In der sozialistischen Gesellschaft der DEV Jekan nimmt die Zahl der 100-jährigen ständig zu. Genosse Kim Jong-un schickte der Frau Choi Chun-yeo im Kreis Uizu, Bezirk Nordpyeongan, die ihren 100. Geburtstag beging, eine Geburtstagstafel.